Die Wirklichkeit. A priori sollte man alle Fragen kultureller Unterschiede von Wertungen freihalten. Das darf aber nicht dazu führen, dass man die Augen vor ihren Folgen verschließt. Wenn beispielsweise in einer Kultur Wissen und Lernen einen hohen Rang genießen, so werden sich die Angehörigen dieser Kultur in einer wissens- und technikbasierten Welt besser zurechtfinden und im Durchschnitt auch erfolgreicher sein. Insofern sollten uns die weitaus höheren Schulleistungen in Ostasien nicht gleichgültig sein. Diese betreffen ja nicht nur den Durchschnitt, vielmehr ist dort der Anteil der Schüler mit Spitzenleistungen viel höher. Das wiederum bedeutet ein entsprechend höheres Potenzial für besonders befähigte Wissenschaftler und Ingenieure. Wie die Kognitionsforschung zeigt, ist bereits das kausale Denken kulturell geprägt. Kausalität ist aber, Zitat, eine der grundlegenden Kategorien unseres Weltbildes. Mit Kausalität bringen wir Sinn in die Welt. Sie prägt Überzeugungen, Absichten und Emotionen. Zitat Ende. Unhaltbar ist die Annahme, dass, Zitat, Menschen aller Kulturen auf dieselbe Weise nach dem Warum fragen und dieselbe Art von Antworten erwarten. Zitat Ende. Bereits in den Unterschieden der Sprachen sind Unterschiede des Denkens angelegt. Auch spielt die, Zitat, mentale Verursachung, die Annahme, dass die Ursachen von Handlungen im Kopf der Handelnden zu suchen sind, in nicht-westlichen Kulturen eine deutlich geringere Rolle. Zitat Ende. Wie bereits erwähnt, gehe ich aus Gründen der Vereinfachung in diesem Abschnitt von der Annahme aus, dass alle gruppenbezogenen Unterschiede in Mentalität, Temperament und Verhalten kulturell verursacht sind. Das macht vorhandene Unterschiede allerdings nicht kleiner. Zudem wird der praktische Unterschied zwischen Kultur und Vererbung umso bedeutungsloser, je stabiler die betreffenden Prägungen sind und je klarer sie von Generation zu Generation weitergegeben werden. Man spricht deshalb von kultureller Vererbung. Auch die neue Verhaltensökonomik zeigt, dass Gruppen ohne reale Ursachen stabile Unterschiede in Verhaltensweisen entwickeln können. Dabei bewirken Verhaltensunterschiede auch immer wieder Unterschiede in den Fähigkeiten, in den Fertigkeiten und im wirtschaftlichen Erfolg. Dadurch ausgelöste Wanderungen und Migrationsbewegungen gleichen zwar manche Unterschiede aus, sie können aber auch Unterschiede vergrößern, wenn die Tüchtigen und Erfolgreichen bestimmte Regionen verlassen und sich in anderen konzentrieren. Gruppenbezogene Unterschiede schlagen sich, nicht immer, aber doch häufig, in Unterschieden des wirtschaftlichen Erfolgs und der gesellschaftlichen Stabilität nieder. Die Frage nach der Schuld oder Verantwortung für die dadurch bewirkte Ungleichheit ist meist nicht sehr sinnvoll. Stellt man sie doch, so kommt man nicht umhin, in erster Linie den kulturell geprägten Verhaltensweisen, die zum minderen Erfolg einer Gruppe führen, die Verantwortung zu geben. Die folgende Aufzählung zeigt das weite und vollständig gleitende Spektrum kulturell bedingter gruppenbezogener Unterschiede. Ich bin im westlichen Westfalen aufgewachsen und habe danach 24 Jahre im Rheinland gelebt. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, mich als Rheinländer zu bezeichnen. Der Karneval war mir stets fremd. Aber ich war nah genug dran, um zu erkennen, dass innerhalb des Rheinlands bereits zwischen der Mentalität der Kölner und der Düsseldorfer ein großer Unterschied besteht. Über die Mentalitätsunterschiede zwischen Rheinländern und Westfalen könnte man ein eigenes Buch schreiben. Darin käme auch vor, dass der Westfale im Durchschnitt sein Haus schöner baut, besser instand hält und mehr Wert auf einen gepflegten Garten legt. Ähnliche Unterschiede gibt es auch zwischen Schwaben und Badenern. Der Schwabe gilt zu Recht als gründlicher, pedantischer, aber auch besserwisserischer. Die Bundeswehr führte bei der Tauglichkeitsuntersuchung von Wehrpflichtigen regelmäßig auch einen Intelligenztest durch. Dabei zeigte sich ein nicht unerhebliches regionales Intelligenzgefälle, wobei sich süddeutsche Ballungsräume an der Spitze befanden und die Uckermark am Ende stand. Generell gab es ein Gefälle von Süd nach Nord und von West nach Ost. Da die gemessene Intelligenz mit Bildungsgrad und Qualifikation schwankt, steht zu vermuten, dass der kumulierte Effekt von Binnenwanderungen für dieses Intelligenzgefälle verantwortlich ist. Aber es ist auch klar, dass dadurch die regionale wirtschaftliche Ungleichheit gefördert wird. Die Schweiz bezeichnet sich in ihrer Verfassung von 1848 als Willensnation, weil das Staatsvolk aus 4 Nationalitäten zusammengesetzt ist. Es erfolgt eine betonte Gleichbehandlung aller Schweizer und aller Landessprachen. Gleichwohl durchzieht die Schweiz der sogenannte Rösti-Graben. In der alemannischen Deutschschweiz, dort wo man eben Rösti isst, konzentrieren sich Industrie, Banken und hochwertige Dienstleistungen in weit größerem Maße, als es dem Bevölkerungsanteil entspricht. Demgemäß ist das innerstaatliche Gefälle an Steueraufkommen und Subventionen. Der deutsche Norden stützt den italienischen Süden und den französischen Westen. Weder das Klima, noch die verkehrliche Anbindung, noch der natürliche Reichtum des Bodens können diese Unterschiede erklären. Sie sind offenbar kulturell bedingt und stammen aus der Tiefe der Geschichte. Sie sind aber auch überaus stabil. Dieser Unterschied von Norden und Süden ist ein generelles Phänomen. In Belgien klaffen der flämische und der wallonische Landesteil immer weiter auseinander. Der letztere ist zum Kostgänger des ersteren geworden. In Frankreich trägt der industrialisierte Norden finanziell den nur mit einigen künstlichen Industrieinseln versehenen Süden. In Spanien konzentriert sich das industrielle Potenzial in Katalonien und dem Baskenland. Der Süden ist Kostgänger des Nordens und wäre es noch stärker, gäbe es nicht den Tourismus. In Italien hat sich seit der staatlichen Einheit vor 150 Jahren der Unterschied zwischen Norden und Süden nicht verkleinert, sondern vergrößert. Der Staat im Süden ist schwach und korrupt. Das wirtschaftliche Leben wird dort von organisierter Kriminalität dominiert. Talente und Tatkraft wandern kontinuierlich von Süden nach Norden ab und verstärken so die Disparitäten. Die südlichen Regionen Europas sind aber in jeder Hinsicht weitaus besser dran als die benachbarten nördlichen Regionen Afrikas, ob es sich um Andalusien im Vergleich zu Marokko oder Sizilien im Verhältnis zu Tunesien oder Libyen handelt. Diesen Ländern wiederum geht es trotz Arabellion durchweg weit besser als den Staaten südlich der Sahara. Südlich des Mittelmeers beginnt der islamische Kulturkreis, der von den arabischen Ländern über die Türkei, Persien, Pakistan bis nach Indonesien ganz unterschiedliche Völker und Kulturen umfasst, die sich aber wiederum in vielen Aspekten von Rückständigkeit, Intoleranz und Unterdrückung der Frauen sehr ähnlich sind. Zu den ganz wesentlichen kulturellen Unterschieden gehört ein erhebliches Gefälle in der Bildungsleistung zwischen Ethnien, Religionen und Kulturen, wie sie in PISA, TIMSS und IGLO-Studien oder auch im amerikanischen SAT-Test gemessen wird. Das ist deshalb von Bedeutung, weil der Bildungserfolg sehr hoch mit dem Einkommen, dem Innovations- und Wissenschaftsniveau, dem sozialen Erfolg und der Lebenserwartung korreliert. In den USA gibt es beim Bildungserfolg seit Beginn entsprechender Messungen vor 90 Jahren eine stabile ethnische Reihenfolge. An der Spitze stehen die Amerikaner mit fernöstlicher Abstammung, einschließlich der Inder. Es folgen die Weißen, dann kommen die Amerikaner mit Abstammung aus Mexiko, Mittel- und Südamerika. Dann folgen die Schwarzen. Entsprechend ist die Reihenfolge in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, beim Einkommen und bei der Lebenserwartung. Die bei Kindern von Einwanderern gemessenen Bildungsleistungen entsprechen überall in der Welt weitgehend den Bildungsleistungen, die in ihren Herkunftsländern gemessen werden. Die Vermutung, schlechte Bildungsleistungen bei bestimmten Gruppen von Migranten seien Resultat der Einwanderungssituation, lässt sich empirisch nicht bestätigen. Das Gegenteil ist der Fall. Offenbar sind die Prägungen der Herkunftskultur über Generationen hinweg recht stabil. Weltweit stehen bei den gemessenen Bildungsleistungen fernöstliche Länder an der Spitze. Allenfalls Kanada und Finnland können da noch mithalten. Islamische Länder stehen dagegen, soweit sie an solchen Vergleichen teilnehmen, am Ende der Skala. Kulturen mögen gleichwertig sein. Jede Einschätzung dazu ist eine Wertentscheidung. Aber kulturelle Unterschiede sind die mit Abstand wichtigste Ursache von Ungleichheit in der Welt. Und zwar jener Art von Ungleichheit, die letztlich nur die betroffene Gruppe selber ändern kann. Negative Zuschreibungen, die die Verantwortung für solcher Art bedingte Ungleichheit auf die Umstände oder das Verhalten der Außenwelt verlagern wollen, mögen für das Gruppenempfinden entlastend sein. Sie sind aber weder zielführend, noch leisten sie einen nennenswerten Erklärungsbeitrag. Der kulturelle Hintergrund ist wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg. Aufschlussreich ist hier vielleicht der Blick in die europäische Patentstatistik. Im Jahre 2011 wurden beim Europäischen Patentamt pro Million Einwohner angemeldet an Patenten? Schweiz 371, Deutschland 272, Schweden 260, Finnland 243, Niederlande 194, Österreich 194, Frankreich 132, England 80, Italien 64, Spanien 35, Portugal 7, Griechenland 7, Türkei 6. Wir sehen hier extreme Ungleichheit, und zwar von jener Art, für die man nur sich selbst verantwortlich machen kann. Das ist sicherlich alles eine Frage der Kultur. Aber die Patentstatistik zeigt uns auch einen europäischen Röstigraben, mit den nördlichen Ländern auf der einen und den südlichen Ländern auf der anderen Seite. Es ist zu vermuten, dass diese kulturellen Unterschiede länger leben werden als jede europäische Währung.